Bertie Botts Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Mmh. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Wo bin ich? Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ganz klar. Ohrenschmalz. Ich hatte in meiner Jugend das Pech, auf eine zu stoßen, die nach Erbrochenem schmeckte.